WDR 5. Neugier genügt. Was genau mache ich hier eigentlich? Es ist kalt, es regnet und ich habe einen 10 Kilo schweren Rucksack auf dem Rücken, der auf die kalten Muskeln drückt. 2 Wochen lang habe ich mich mit meiner Pilgerreise beschäftigt, rein theoretisch nur, denn zum Trainieren war keine Zeit. Und jetzt geht's tatsächlich los. Jetzt kommt die Praxis. Rund 250 Kilometer zu Fuß von Porto aus in Richtung Norden. Immer den gelben Pfeilen nach, bis ich in Santiago in Spanien bin. Egal, wem ich davon erzählt habe, fast immer kam die Frage, ob ich das aus religiösen Gründen mache, Pilgern. Und meine Antwort war dann immer nein. Eigentlich bin ich auch kein großer Wanderer, aber ich mag Abenteuer und Herausforderungen. Und das wird bestimmt eine. Das merke ich schon, als ich die steilen Treppen runter zum Rio Douro laufe. Der Fluss mündet nach ein paar Kilometern in den Atlantik und ich folge der Strömung. Meine Oberschenkel haben schon gut zu tun. Es ist Sonntag, kurz nach 10. Auf der Straße ist noch wenig los. Nur in einem alten Backsteinhaus am Flussufer wird die Nacht zum Tag gemacht. Der Bass dröhnt durch die verrammelten Fenster des Clubs und früher hätte ich hier vielleicht auch noch getanzt um diese Uhrzeit. Jetzt kann ich über den Gedanken nur noch schmunzeln. Schließlich suche ich Ruhe und Entspannung und nicht Lärm und Gedränge. Wobei das mit der geplanten Einsamkeit gerade noch nicht so klappt. In Porto ist Marathon, merke ich. Keine Zuschauer, aber viele Läufer. Auf der Straße, die zum Atlantik führt, kommen mir immer mehr von ihnen entgegen. Am Schluss sind es Tausende. Einige erkennen mich als Pilger und rufen mir Bon Camino zu, guten Weg. Die Sonne kommt raus, ich laufe am Meer entlang, die Stimmung steigt. Und irgendwann, nach rund 7 Stunden und einigen Pausen, erreiche ich tatsächlich mein erstes Etappenziel. Eine kleine Privatpension im Fischerdorf Villaccia. Dummerweise neben einer Baustelle, aber was soll's. Hauptsache ein Bett, um die Füße hochzulegen. Auf der Veranda sitzt Marie, die auch den Camino Portugues läuft. Die Studentin ist 25, kommt eigentlich aus Prag, aber momentan macht sie ein Erasmus-Jahr in Lissabon. Um sich vor der Sonne zu schützen, trägt sie einen großen Hut auf dem Kopf und auch sonst sieht sie nicht so sportlich aus, zumindest nicht unbedingt wie jemand, der gerne Strapazen auf sich nimmt. Ich frage sie nach ihrer Motivation und Marie erklärt mir, dass sie Restaurierung und Konservierung studiert und durch das Studium auf den Pilgerweg kam. Ich habe von den Pilgern im Mittelalter gelesen, die damals barfuß gewandert sind, nur mit einem Hut auf dem Kopf, einem Stock und etwas Gepäck und Wasser. Die sind damals von ihrem Heimatort aus nach Santiago gelaufen. In den meisten Fällen, um jemanden aus der Familie zu helfen, der gerade krank war. Ich war neugierig darauf, wie sich das anfühlen würde mit dem Laufen. Ich wollte es mal ausprobieren. Wir unterhalten uns weiter über Gott und die Welt und beim Thema Gott werde ich neugierig. Schließlich sind wir auf einem katholischen Pilgerweg unterwegs. Marie erklärt mir, dass sie keiner Religion angehört, aber an eine höhere Macht glaubt. Und ähnlich wie ich sucht sie hier vor allem Ruhe und Zeit zum Nachdenken. Ich glaube, dass der Weg auch ein bisschen eine spirituelle Erfahrung sein wird und mir dabei hilft, über viele Dinge in meinem Leben nachzudenken. Aber bis jetzt habe ich einfach nur Spaß daran gehabt, die tolle Natur zu bestaunen und mich mit Menschen zu unterhalten. Und vielleicht muss ich auch gar nicht so angestrengt darüber nachdenken, denn ich denke sowieso schon mein ganzes Leben lang nach. Vielleicht passiert das ja auch noch, wer weiß. Das war gerade der erste Tag. Der Muskelkater am nächsten Morgen hält sich noch in Grenzen. Ich verlasse die Küste und laufe ins Landesinnere. Langsam geht es raus aus der Zivilisation. Die Abstände zwischen den Dörfern werden weniger. Nur eines bleibt gleich, der Untergrund, auf dem ich laufe. Ich habe jetzt 12 Kilometer geschafft, rund 10 davon waren gepflastert. Das geht auf die Gelenke und ist sehr anstrengend, denn ich kann die Fersen nicht richtig abrollen. Außerdem stellt sich natürlich die Frage, wozu das Ganze? Warum ist selbst in den abgelegensten Dörfern alles frisch gepflastert? Aber bald müsste es in den Wald gehen. Da wird ja hoffentlich normaler Asphalt liegen. Die Sonne knallt auf meinen Kopf und in meinen Schuhen ist bald der Siedepunkt erreicht. Das heißt, Zeit für eine Pause. Ich habe mir nämlich vorgenommen, die Schuhe einmal pro Stunde auszuziehen und die Socken zu trocknen. Das soll helfen, um Blasen zu vermeiden, der größte Feind des Wanderers. Wenig später erreiche ich tatsächlich das erste Wäldchen. Ich freue mich über den Schatten und genieße den Duft der Pinien. Wenn ich kurz die Augen zumache, bin ich wieder der kleine Junge im Familienurlaub in Kroatien. Es ist Tag 2 und der Alltag ist schon vergessen. Ich freue mich darüber, keinen Zeitdruck zu haben. Und dann kommt sie auch schon, meine erste richtige Pilgerherbergenerfahrung mit offizieller Begrüßung. Ich bin in Villa Regno. Die Kirche direkt neben der Herberge hat keinen Glockenturm, aber kratzende Lautsprecher. Ich bin bisher gut durchgekommen und jetzt tauche ich ein in die Welt der Massenunterkünfte mit engen Schlafsälen, vor der ich so ein bisschen Angst habe. Aber erstmal gibt's einen Stempel in meinen Pilgerausweis von Herbergsvater Carlos. Und dann gibt's für mich und zwei andere Pilger auch direkt eine Führung durchs Haus. Okay, Coffee Machine, Internet, Wi-Fi for free. And here is the showers and the toilet. For men, ladies, you remember? Kaffeeautomat, gratis Internet, Duschen, Wäscheständer und eine kleine Küche, die alle benutzen dürfen. Für 5 Euro pro Nacht gibt es in dem modernen Betonbau wirklich alles, was das Pilgerherz begehrt. Und sogar ein bisschen mehr, denn Carlos verkauft auch kaltes Bier und frisches Gemüse aus dem eigenen Garten. Aus der Küche riecht es nach gebratenen Zwiebeln und Thunfisch. Am Herd steht Edith und kocht. An der gemütlichen Art zu sprechen, merke ich schnell, dass sie aus meiner alten Heimat kommt, aus Südbaden, und ich werde neugierig. Was hat dich hierher verschlagen, wenn ich fragen darf? Oh je, das ist irgendwie eine lange Geschichte. Ich hatte das eigentlich schon vor 5 Jahren vor, mit meinem Mann zu gehen, aber dann kam natürlich, wie es so immer ist, irgendwie was anderes dazwischen und dann hat sich das verschlagen. Jetzt habe ich mich vor 2,5 Jahren getrennt und hatte jetzt Anfang des Jahres irgendwie so überlegt, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Ja, und habe das dann ab April das Ganze irgendwie geplant. Edith ist Reiseverkehrskauffrau, erzählt sie mir später. Und jetzt macht sie eine Reise, die man gar nicht buchen kann. Mit stinkenden Socken, Stechmücken und nächtlichen Schnarchorgien im Schlafsaal. Ohne meine Oropax wäre ich aufgeschmissen gewesen, denn Schlafen ist wichtig, um Kraft zu tanken für den nächsten Tag. An den ganz speziellen Geruch von 40 Pilgern in einem Raum kann man sich dagegen gewöhnen. Ich bin jetzt den 3. Tag unterwegs, aber noch gar nicht richtig angekommen. Es sind viel zu viele Eindrücke, die verarbeitet werden müssen. Die Natur, die Gespräche, die Schmerzen. Ein älterer Mann erzählte mir von den 3 Phasen des Pilgerns. Erst der Körper, dann der Geist, dann die Seele. In dieser Reihenfolge gewöhnt man sich wohl an das Wandern. Wenn er recht hat, dann ist noch immer mein Körper dran, denn die Hitze im Norden Portugals macht mir ordentlich zu schaffen. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, immer eine kleine Wasserflasche in der Hand zu halten, damit ich nicht ständig anhalten muss. Im Rucksack ist dann noch eine 1,5 Liter Flasche, aus der ich in Pausen nachfülle. Für den Flüssigkeitshaushalt ist also gesorgt. Nur meine Muskeln haben sich noch nicht an die Anstrengung gewöhnt, vor allem nicht, wenn es bergauf geht. Der Anstieg zu meiner nächsten Herberge wird zur echten Qual. Tammel heißt der Ort, wo ich hin muss, gerade mal 160 Meter hochgelegen. Aber als ich den letzten Wegweiser entdecke, brennt der Schweiß so stark in den Augen, dass ich nicht mal mehr lesen kann, wie weit es noch ist. Ich weiß nur, heute Abend werde ich sicherlich besser schlafen. Vor der Herberge sitzt ein junger Mann am Tisch, der auch gerade erst angekommen ist. Giovanni heißt er, 24 Jahre alt, geboren in Sao Paulo in Brasilien. Von dort aus hat es ihn als Koch erst in die Algarve verschlagen und später dann nach Dublin in Irland, wo viele Brasilianer leben. Und jetzt treffe ich ihn hier auf dem Jakobsweg, ein Pilger aus dem größten katholischen Land der Welt. Aber das spielt für ihn gar keine große Rolle. Es sind eher persönliche Gründe als religiöse. Ich wollte mal was anderes machen. Ich hatte die Zeit und ich war sowieso in Lissabon. Und dann habe ich mich entschlossen, mir die 10 Tage zu nehmen und nach Santiago zu laufen. Giovanni reizt vor allem eines, das Miteinander der Pilger. Du gehst zwar alleine, aber du lernst auf dem Weg verschiedene Leute kennen. Und die Menschen helfen sich gegenseitig. Und es hilft einem, das Leben auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also ich finde, das ist das Wichtigste. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe ihn sehr gut, denn mittlerweile bin ich angekommen auf dieser Reise. Das Leben mal aus einer anderen Perspektive betrachten, viel Zeit haben zum Nachdenken, aber den Kopf auch mal stundenlang ausschalten. Das ist das Ziel, nicht Santiago. Giovanni kümmert sich gerade nicht nur um seinen Geist, sondern auch um seinen großen Zeh am rechten Fuß. An der Unterseite hat sich eine große Blase gebildet. Eine portugiesische Pilgerin, die Krankenschwester ist, greift zu Nadel und Faden. Erst aufschneiden, dann desinfizieren und wieder zunähen, so lautet ihr Plan. Giovanni grinst. Für ihn ist das wahrscheinlich nichts Besonderes, denn seine Arme sind voller Narben und Brandwunden vom Kochen. Ich dagegen bin kein so großer Fan von Live-OPs und deshalb entferne ich mich langsam nach draußen. Um der Mittagshitze zu entkommen, herrscht schon am frühen Morgen Aufbruchstimmung im Schlafsaal. Um 5:30 bin auch ich auf dem Weg und werde von den Vögeln begrüßt. Der Weg führt über Felder, durch Weingärten und auch an einem kleinen Bach entlang. Die Vorfreude auf meine nächste Station steigt. Die kleine portugiesische Stadt Ponte de Lima mit römischer Brücke. Ponte ist die Brücke und Lima, so heißt der Fluss hier, den ich gegen 2:30 erreiche. Die Leute planschen im Wasser und ich bin froh, dass ich meine Badehose dabei habe. Die offizielle Pilgerherberge hat noch nicht auf, aber ich will mein Gepäck loswerden. Also gehe ich in die Jugendherberge, die noch Betten frei hat, und treffe dort auf Giovanni, den brasilianischen Koch, und Jed, ein Engländer Mitte 30, der nicht zu übersehen ist. Auf seiner Glatze leuchtet ein großes Tattoo, in den Ohrläppchen stecken fingerdicke, schwarze Tunnelohrringe. Der Mann ist ein Original, das steht schnell fest, und er hat eine interessante Lebensgeschichte. Jed war schon alles Mögliche, Fahrradkurier in London, Fassaden- und Industriekletterer, und jetzt arbeitet er auf einer Biofarm im Cornwall im Südwesten Englands. Weil es ihm dort auf dem Hof zu eng wurde, hat er sich freigenommen. Und auch er hat schon jede Menge interessante Begegnungen gehabt. Hier sind Menschen aus allen Ecken der Welt unterwegs, aus den unterschiedlichsten Gründen. Dieses ganze Geltungsbedürfnis, der Status, den du zu Hause hast, den gibt es hier nicht. Wir sind alle Menschen mit einem Rucksack auf dem Rücken, die Spaß am Leben haben und natürlich auch an den Blasen und den ganzen anderen harten Erfahrungen beim Wandern. As well as enjoying blisters and the hardship of walking. Jed nimmt die Strapazen gelassen und erzählt mir dann noch von einer ganz besonderen Begegnung in einer kleinen Kirche am Weg, die diesen äußerlich doch eher hart wirkenden Menschen tief berührt hat. Mir sind einmal echt fast die Tränen gekommen. Da war eine alte Nonne. Sie war sehr nett und wir haben uns ein bisschen über den Glauben unterhalten. Wir durften auch mit ihr raufkommen in den Turm und die Glocke läuten. Und dann hat sie uns gesegnet und mich umarmt, diese 80-jährige Frau. Es war, als würde ich meine Großmutter umarmen. Das war ja nicht geplant. Wir sind da eher reingestolpert und es war wirklich interessant. Jed, Giovanni und ich gehen gemeinsam runter zum Fluss und tauschen uns über unsere Leiden aus. Jeder von uns hat mittlerweile Blasen an den Füßen, aber die gepolsterten Blasenpflaster machen es möglich, dass man zumindest schmerzfrei weiterlaufen kann. Beim Pilgern dreht sich sowieso alles nur um 3 Dinge. Wie schone ich meine Füße? Wo gibt's was zu essen? Und wie sieht die nächste Etappe aus? Punkt 3, die Routenplanung, besprechen wir beim Abendessen. Die Generation Globalisierung sitzt hier zusammen an einem Tisch. Junge Menschen, die wie selbstverständlich ihre Heimat verlassen, um im Ausland zu arbeiten, aber auch um Abenteuer zu suchen, und gerade sind wir mittendrin in einem. Es wird noch viel getrunken an diesem Abend. Bier, Vinho Verde, Portwein. Und als die Bedienung die Bar schließen will, merke ich schon, dass der nächste Tag nicht einfach werden wird. Und das, obwohl ich früh aufstehen wollte, um vor der Mittagshitze schon ein gutes Stück Strecke hinter mich zu bringen. Am nächsten Morgen bleibt der erwartete Kater zum Glück aus. Auf den Feldern liegt noch der Morgentau. Die Sonne kämpft sich erfolgreich durch einen leichten Grauschleier, was mir zusätzliche Energie verschafft. Ich genieße das Alleinsein und merke, dass ich automatisch laufe. Wie ein Roboter, ohne an irgendetwas zu denken. Gleichzeitig ist mein Kopf damit beschäftigt, alles aufzusaugen, was um mich herum passiert. Die Geräusche, die Gerüche, die Natur. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Dabei bin ich mit dem langsamsten aller Transportmittel unterwegs, den eigenen Füßen. Gegen Mittag erreiche ich Valença, eine Kleinstadt mit römischer Festung. In einer Bar gibt es gegrillten Tintenfisch und ich stelle fest, dass ich zwar extrem nach Schweiß stinke, aber nach 18 Kilometern immer noch jede Menge Kraft habe. Von der Festung aus blickt man auf den Rio Minho, den Fluss, der Portugal und Spanien trennt, und wenn ich den überquert habe, bin ich in Tui, meinem heutigen Etappenziel. Von dort sind es nur noch rund 100 Kilometer bis nach Santiago de Compostela und ab Tui sollen auch die Betten rar werden, denn wer in Santiago die offizielle Pilgerurkunde bekommen will, der muss die letzten 100 Kilometer gelaufen sein. Auch Luisa und Helda gehören zu diesen Last-Minute-Pilgern, wie ich sie nenne. Sie sind in Tui gestartet und wollen in 5 Tagen in Santiago sein. Die beiden haben sich diese Zeit bewusst genommen, um noch ein paar grundsätzliche Dinge zu besprechen, denn sie wollen bald zusammenziehen und heiraten. Helda kommt aus Lissabon und arbeitet in der Softwarebranche. Weil da viel Englisch gesprochen wird, nennt er ihre Ehevorbereitungswanderung Teambuilding-Event. Ich will dir ein Beispiel nennen. Letzte Nacht war in dem Schlafsaal im Hostel so ein Mann, der laut geschnarcht hatte. Ich habe gemerkt, dass sich seine Frau dadurch gestört gefühlt hat. Heute Morgen sind sie aufgestanden und haben kein Wort miteinander gewechselt. Genauso etwas haben wir heute miteinander besprochen. Wie würdest du reagieren, wenn ich anfange zu schnarchen? Denn ich bin mir sicher, dass ich eines Tages schnarchen werde. Ob Luisa auch den schnarchenden Helder ertragen wird, will sie mir nicht verraten. Sie grinst nur verschmitzt. Die beiden wissen jedenfalls, dass das Zusammenziehen und die Ehe eine Herausforderung sein können, aber sie freuen sich darauf. Und sie staunen auch über die neuen Erfahrungen, die sie beim Wandern gesammelt haben. Ich glaube, das Besondere ist, dass du vieles zurücklässt und du hast Zeit, darüber nachzudenken. Wir haben uns zum Beispiel vorgenommen, die 5 Tage über nicht ins Internet zu gehen und wir sind es einfach nicht gewohnt. Gestern Nachmittag war uns richtig langweilig, weil wir im Hostel nichts zu tun und auch kein Internet hatten. Und wir sind es nicht gewohnt, nichts zu tun zu haben. Das ist schon eine ganz besondere Erfahrung. Auch ich genieße diese Erfahrung. Wann gibt es schon mal richtig Langeweile zu Hause? Was mich allerdings stört, ist, dass das Pilgern immer mehr vermarktet wird. Selbst in winzigen Dörfern gibt es plötzlich Souvenirs zu kaufen. T-Shirts, Mützen, alle mit dem gelben Pfeil darauf, der uns den Weg weist. Und es beginnt ein Wettlauf um die freien Betten in den Herbergen. Das merke ich, als ich in Pontevedra ankomme. Um 13 Uhr ist schon eine riesige Schlange vor der Herberge, die gerade öffnet. Insgesamt 42 Betten sind zu vergeben und ich habe noch eines bekommen. Auch Aman und seine Frau Lakshmi haben Glück gehabt und kommen noch unter. Der 40-Jährige stammt eigentlich aus Bangalore in Indien und ist Schriftsteller. Zurzeit lebt er aber als Stipendiat einer deutschen Stiftung in Stuttgart. Wir sitzen gemeinsam vor der Herberge und Aman erzählt, wie in Indien gepilgert wird. In Indien musst du härter sein, denn dort gibt es Probleme mit der Infrastruktur. Und dann gibt es da auch diese Mob-Mentalität, diesen Herdentrieb der Pilger, Fanatismus der unterschiedlichsten Art und Weise. Und alle sind laut. Dieser Lärm zerstört die ganze Stimmung, wegen der du eigentlich pilgern willst. Und es spielt sich alles in Schichten ab. Wenn du reich bist, pilgerst du in irgendwelchen schicken Fahrzeugen. Wenn du richtig arm bist, übernachtest du dagegen auf der Straße und bettelst um dein Essen. Mittlerweile ist meine letzte Etappe angebrochen. Nur noch wenige Kilometer bis Santiago und ich kann mich kaum noch erinnern, wie sich meine Reise am Anfang angefühlt hat. Ich hatte ein wenig Angst, das weiß ich noch. Aber heute kann ich nicht mehr verstehen, wovor. Die letzten Kilometer laufe ich wie in Trance durch die Altstadt von Santiago und dann bin ich plötzlich angekommen an meinem Ziel, der großen Kathedrale. Ein paar Dutzend Pilger haben sich hier schon versammelt, weil bald die tägliche Pilgermesse beginnt. Ich frage mich, ob da noch mehr kommt, emotional. Es ist halt eine große, schöne Kirche, das Ziel aller Ziele, aber ganz ehrlich, ich habe mich auf alle Herbergen und Unterkünfte auf dem Caminho Português viel mehr gefreut. Jetzt ist alles vorbei und ich muss das erst einmal sacken lassen, zusammen mit Marie, der tschechischen Studentin, die ich am Anfang getroffen habe und die mir hier über den Weg gelaufen ist. Wir essen gemeinsam zu Abend und ich frage sie, wie sie sich jetzt nach dieser Pilgertour fühlt. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel erwartet von dieser Reise. Ich hatte auf irgendetwas Großes gehofft, darauf, dass ich eine spirituelle Erfahrung mache. Aber ich bin zumindest eine etwas andere Person geworden, denn ich habe neue Erfahrungen gesammelt, die mich bereichern. Und am Anfang hätte ich nie gedacht, dass es mir so viel Spaß machen würde, alleine zu laufen, so viele Kilometer. Ich dachte, das wird schrecklich, aber ich hatte eine großartige Zeit. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Auch ich hatte eine großartige Zeit und es hat sich einiges verändert. Der portugiesische Jakobsweg wurde zu dem Abenteuer, das ich gesucht habe und in 11 Tagen habe ich so viel erlebt wie sonst vielleicht in einem ganzen Jahr. Ich bin reicher geworden an Erfahrungen, ich habe gemerkt, dass ich körperlich viel weiter gehen kann, als ich dachte und ich war endlich mal wieder länger in der Natur, alleine und das ohne mich jemals einsam zu fühlen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.